tinke erek Hoe maakt zo'n schreine Tubakzek Louder roze, louder knep Ai, was schreine Tubakzek Die berbel zit in kerek Hoe maakt zo'n schreine Tubakzek Louder roze, louder knep Ai, was schreine Tubakzek Heut nicht kann, der morgen nicht kann, es dauert die ganze Woche. Ei, was wird im Versetzen, ei, was wird sich kochen. Geh heute nicht kann, geh morgen nicht kann, es dauert die ganze Woche. Ei, was wird die Mutter sagen, ei, was wird sich kochen. Gut, wir leben ohne Sorgen, wenn die Leute zu Mittag essen, essen wir zum Morgen. Ei, uns geht's gut, wir leben ohne Sorgen, wenn die Leute zu Mittag essen, essen wir zum Morgen. Die Berben sitzt in Kerek und mag so schöne Tubakzeck, lauter Rose, lauter Knepp, ei, was schöne Tubakzeck. Die Berben sitzt in Kerek und mag so schöne Tubakzeck, lauter Rose, lauter Knepp, lauter schöne Tubakzeck. Geh heut nicht kann, geh morgen nicht kann, es dauert die ganze Woche. Ei, was wird die Mutter sagen, ei, was wird sie kochen. Geh heut nicht kann, geh morgen nicht kann, es dauert die ganze Woche. Ei, was wird die Mutter sagen, ei, was wird sie kochen.